Was war das? Scheiße, ich hab mich verlaufen. Hallo? Fuck. Ich hab die Frau da drin gesehen. 1906? Das war eine Hinrichtung. Die Bestie von Belen.